ARD. Berlin, Tiergarten. Ein Austauschprofessor und ein nationalliberaler Abgeordneter. Wir führen einen Verteidigungskrieg. Moltke hat zu einem amerikanischen Aushorcher gesagt, dass unser Generalstab niemals irgendwelche raubgierige militärischen Eroberungspläne gehegt hat, von denen unsere Feinde immer zuschwatzen. Wie hätten wir denn einen Krieg gegen so überlegene Kräfte, sagt er, wie diejenigen unserer mächtigsten Militär- und Seenachbarn sind, in frivoler Weise herbeiwünschen können. Sehr richtig. Und wir haben den festen Willen, herauszuholen aus diesem Kriege, was unsere Heere und was unsere blauen Jungs herausholen können. Und nicht zu ruhen, bis Englands Weltmachtsdünkel vollständig niedergebeucht ist. Heute ist der Moment gekommen, wo das Ergebnis dieses Krieges nur der Friede sein kann, der uns eine Erweiterung unserer Grenzen in Ost und West und Übersee bringt, wo deutsche Weltpolitik das Gebot der Stunde sein muss. Sehr richtig. Der englische Weltmachtsdünkel muss gebrochen werden. Und wer an unserer Friedfertigkeit zweifelt, der soll uns von einer anderen Seite kennenlernen. Der Deutsche hat gar keine andere Sehnsucht, als im Lande zu bleiben und sich redlich von seinen Kolonien zu nähren. Dafür geben wir doch der Welt unsere Bildung. Ja, natürlich. Für unsere kulturelle Eigenart hat die Welt bisher zu wenig Verständnis gehabt. Und das wollen wir jetzt mal gründlich einbläuen. Na, bis dahin wird es leider noch Langeweile haben. Und daran ist ausschließlich Amerika schuld. Moltke hat zu diesem Amerikaner gesagt, der Krieg werde so lange dauern, bis Amerika aufhören werde, Waffen und Munition für unsere Feinde zu liefern. Moltke gibt ja zu, dass diese Lieferungen das Werk eines Privatkonzerns seien. Aber er ist überrascht, dass so viele Amerikaner wegen materieller Vorteile einen unneutralen Handel zu treiben gewillt sind und dass die Regierung dem kein Ende bereitet. Dass die deutschen Waffenfabriken selbst im Frieden an unsere Feinde geliefert haben, sei ja etwas ganz anderes. Das tut die Waffenindustrie aller Orten. Wir waren also in derselben Lage wie unsere Gegner. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir, sagt Moltke, gezwungen waren, uns selbst zu helfen, während für unsere Feinde außer unseren Waffenfabrikanten noch die amerikanische Industrie einschlägt. Ja, das habe ich gelesen. In der gleichen Zeitungsnummer wird auch von der sogenannten Enthüllung des World Notiz genommen, dass wir gleichfalls Versuche gemacht hätten, aus Amerika Munition zu bekommen. Mhm. Und das nennen die naiven Leutchen eine Enthüllung. Ist ja jottvoll, nicht? Als ob das nicht selbstverständlich wäre. Gewiss doch. Und da wir nichts bekommen haben, haben wir wohl ein heiliges Recht, uns wenigstens über Neutralitätsbruch zu beklagen. Gewiss doch. Und umso mehr, als ja keiner vorliegt. In einem Coupé. Köstlich ist die neue Operette. Ich hatte einen Kameraden. Kenne ich. Vertrete den Honigfliegenfänger Hindenburg. Marke, einen besseren findest du nicht. Und Sie? Diana Kriegsschokolade. Aufmachung mit den Bildern unserer Heerführer. Probieren Sie mal. Vordem war ich Verkaufskanone bei verschiedenen Branchen. Ja, ich bin so frei. Ordentlich wohlfühlen. Nährmittelpräparate vertrete ich übrigens auch. Zum Beispiel Hygiana. Was? Sie vertreten Hygiana? Alleine Hochachtung. Hier, probieren Sie mal. Na, ich reife zu. Ach, mit einer Gebrauchsanweisung. Verfolgst du kämpfend den Franzosen, so gib ihm tüchtig auf die Hosen. Begegnest du dem Söldner Briten, so regaliere ihn mit Tritten. Siehst du von Weitem schon den Russ, so vorbereite dich zum Schuss. Zu große Nähe musst du meiden, weil Mitbewohner ihn begleiten. Gelungen. Doch ist zu diesen Heldentaten vorher je Kräftigung anzuraten. Stockt einmal Zufuhr von Proviant, bewahr als eisernen Bestand hier diese Schachtel mit Tabletten, die dich vor dem Verhungern retten. Gebrauche sie nur in der Not, verzehre sie nicht wie das Brot, lass langsam sie im Mund zerfließen. Du stärkst dich und kannst dabei schießen. Sie stehlen Hunger dir und Durst, ersetzen Fleisch und Brot und Wurst. Genieße sparsam Stück für Stück, kehr siegreich und gesund zurück. Wir wären dir zu Dank verpflichtet, schriebst du uns, was du ausgerichtet. Dr. Teinhards Nährmittelgesellschaft, Stuttgart-Cannstatt. Aber die Verse sind nicht weniger bekömmlich als die Ware. Famose Aufmachung. Ja, wir Deutsche sind nun mal das Volk der Dichter. Nee, da können sie nischt da wieder. Ja, ja, sonst muss man nachmachen mit ihrem britischen Rämergeist. Das ist made in Germany, auch wenn es uns nicht draufsteht. Ist alles dazu da in zugkräftiger Verbindung. Fürs Vaterland und fürs Geschäft. Und wenn es mal aufs Ganze geht und auch die Kunst im Dienst des Kaufmanns steht. Sehen Sie, da mache ich fix selbst einen Reim drauf. Sollten die köstlichen Verse von Ihnen sein? Ah, nee, meine Firma beschäftigt nur erstklassige Dichter. Augenblicklich bin ich nicht mal in der Lage, Ihnen Bescheid zu geben. Darf man auf Pressparaden oder etwa auf Weber? Das kann ich Ihnen auch wahrhaftig nicht sagen. Jedenfalls freut es unsere Feldgrauen. Wenn der Deutsche ernst macht, dann darf auch der Humor in seine Rechte treten. Schießt sich leichter und erhält sich gesund. Ist von Ihrer Firma schon einer gefallen? Ach, gewiss, unser jüngerer Chef hat den Heldentod fürs Vaterland erlitten. Da haben Sie die Anzeige. Sein weiter kaufmännischer Blick ließ ihn früh die großen Kampfesziele erkennen. Und freudig zog er hinaus, pro gloria et patria. Nun hat ihm die Norm die Wege verlegt, die treue Liebe in rastloser Arbeit für ihn geebnet. Donnerwetter, Aufmachung imposant! Während der Somme-Schlacht, Parktor vor einer Villa. Eine Kompanie mit todesgefassten Mienen marschiert vorbei in die vordersten Gräben. Der Kronprinz am Parktor, Tennisanzug, winkt ihnen mit dem Tennisschläger zu. Kriegsministerium. Ein Hauptmann an einem Schreibtisch. Vor ihm ein Zivilist in tiefer Trauer. Eustern, was wollt's denn noch? Eine Evidenzhaltung ist in solchen Fällen ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können doch nicht wissen, ob einer tot ist oder verwundet in Gefangenschaft geraten. Da müssen Sie ins italienische Kriegsministerium gehen, mein Lieber. Na, Eustern, was sollen wir denn noch alles tun? Ist doch einfach unglaublich, was die Leute von uns verlangen. Ja, aber... Lieber Herr, ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Außerdem ist gleich 3 Uhr, das muss doch ein 1:10 sein. Ne? Die Amtsstunden sind beendet. Doch wirklich großartig. Na, Eustern, was ist denn? Eustern, schauen Sie, privat kann ich Ihnen das eine sagen. Sie haben jetzt 6 Wochen von Ihrem Sohn nichts gehört. Nehmen Sie also getrost an, dass er tot ist. Ja, aber... Da gibt's kein Aber. Wo kämen wir denn hin, wenn wir in solchen Fällen... Sie können sich doch denken, dass so etwas 1000-mal vorkommt. Jetzt ist Krieg, mein lieber Herr. Da muss der Staatsbürger schon auch ein bisschen was tun. Schauen Sie uns an, die wir hier sitzen. Wir stehen hier auf unserem Posten. Und außerdem, lieber Herr, Sie werden doch wohl wissen, aber das sage ich Ihnen wieder privat und ganz unverbindlich, dass es für einen Soldaten keinen höheren Ehrgeiz und keinen schöneren Lohn geben kann, als für das Vaterland zu sterben. Also, Tiere, Tiere. Nacht, der Graben in Wien. Es regnet vor der Pestsäule. So merke ich wieder, wie es von unten regnet. Aus Schlaf und Schlamm die alte Schlamperei. Sie spricht den schlaff zerlassenen Dialekt des letzten Wieners, der ein Palawatsch aus einem Wiener ist und einem Juden. Hier ist das Herz von Wien und in dem Herzen von Wien ist eine Pestsäule errichtet. Dies Wiener Herz, es ist aus purem Gold, drum möchte ich es gern für Eisen geben. O ausgestorbene Welt, das ist die Nacht, der nicht mehr als der jüngste Tag kann folgen. Verschlungen ist der Misston dieses Mordens vom ewigen Gleichmaß sphärischer Musik. Der letzte Wiener röchelt noch im Takt und lässt die Seele irdischen Behagens rauschend den letzten Regen dieser Welt durchdringend auf das nasse Pflaster fließen. Hier steht er, eine Säule seiner selbst in riesenhaft Unzerstörbarkeit. Er kann nicht untergehen. Es überlebt dies Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge, das Ende aller Schöpfung. Und er weiß, nur er allein ist von dem Allen übrig. Das Sterben geht ihn einen Schmarren an. Sein innerstes Bedürfnis muss er stillen. Es bleibt die Spur von seinen Erdentagen

Das ist die von gestern. Ein Gusto-Menscherl, Watzi. Na ja, schön. Also kommst du nachher zum Hof. Na ja, sehr gut. Wie das seliges Vordringen unserer Truppen. Mitzel, schau die vielen Auszeichnungen. Der hat sich gewiss gut geschlagen. Ich hab's rasend gern, wann sich die Leute gut schlagen. Als dann, ich versichere Sie, solange die Feinde eine Mentalität haben, wie sie jetzt. Da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat. Ach, unsere Jungs überwinden diese Eindrücke spielend. Einer unserer hervorragendsten Professoren hat festgestellt, die psychische Umschaltung tritt schon in der Etappe ein. Ihr seid hier ja im Hinterland lausiger als wir an der Front. Nee, Kinderchens. Bei euch, da sieht's nicht nach einem Siegfrieden aus. Na, ist das eine Stimmung in eurem lieben Wien? Da staunt ja der Fachmann und der Laie wundert sich. Nee. Hätte ich mir doch anders vorgestellt. Ihr faulen Brüder macht ja einen Klamauk um den Frieden, als ob ihr ja nicht erwarten könntet. Dort steht's schon angestellt für morgen. Och, von mir aus könnte der Krieg noch 10 Jahre dauern. Mein Mann schickt mir alles, was ich brauche. Zwei Dichter im Gespräch. Und all das Grün mit Mondlicht durchwirkt, weit hinaus ergossen, bis zu fernen weißglänzenden Häusern und dunklen Bergen, wie Eichendorffs allerholdseligstes Sommernachtsgedicht. Wie ich wieder aus dem dunklen Saal auf die Terrasse trete, hat der Fähnrich sein großes Taschenmesser in der Hand, schneidet ein Stück Geselchtes herunter und sagt so beiläufig und obenhin, mit diesem Messer habe ich ein paar Katzelmachern den Hals abgeschnitten. Tja, war ein braver Junge. Welch ein Erleben. Ich beneide Sie. Wissen Sie, ich habe einen Plan gefasst. Ich werde vorschlagen, die 7. Kriegsanleihe Wahrheitsanleihe zu nennen. Für war ein sinniger Gedanke. Aber warum? Weil unser Sieg der Wahrheit endlich doch zu ihrem Rechte verhelfen muss und wird. Weil die Bedingung erfolgreicher Friedensverhandlungen die Wahrheit sein muss. Nämlich amtliche Richtigstellung aller Lügen und Verleumdungen, mit denen unwürdige Machthaber und Zeitungsschreiber der Entente-Länder ihre eigenen Völker und die Welt betrogen, vergiftet und missleitet haben. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.